Hallo und wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Aber wie Sie an den Nebengeräuschen hören, sind wir wieder auf Reisen gegangen. Wir sind nach Hamburg gefahren und unser Gast ist heute Tietje Mierendorf. Hallo Tietje. Sag mal, wobei stören will ich denn jetzt eigentlich gerade? Beim Frühstück. Ich sitze hier im Café und wie hätte man das anders erwarten können? Ich bin damit beschäftigt, mir Dinge in den Mund zu stecken und dazu. Nein, also ich habe eben leckeres Rührei gegessen, aber mit einem Vollkornbrot, muss ich dazu sagen. Sehr gut. Tietje, sag mal, ist das dein echter Name oder ist das ein Künstlername? Nee, das ist ein echter Name. Das ist ein alter hamburgischer Name und bedeutet so viel. Also es gibt auch eine friesische Version und eine holländische Version. Und im Holländischen bedeutet das dann so viel wie kleiner Theodor. Also es ist so eine Verniedlichung. Tietje. Dann bist du also auch hier in Hamburg geboren, ein echter Hamburger sozusagen. Also hamburgischer geht's gar nicht mehr. Ich bin Hamburger, in Hamburg geboren, meine Eltern sind Hamburger, meine Großeltern, also sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, alles Hamburger Originale. Ich habe dann mal so ein bisschen auf deine Homepage geguckt und gesurft auch und dann habe ich gesehen, du hast also das Gymnasium gemacht und dann Abi. Wie ist es dann weitergegangen? Also du bist jetzt hier Schauspieler, sag ich mal, Sänger, Musical, Star und hattest du schon während deiner Zeit auf der Penne so ein bisschen Interesse, in diese Richtung möchte ich oder war dir das erstmal noch ganz weit weg? Naja, also ich hab natürlich einen darstellendes Spielkurs belegt und war natürlich auch im Schulchor und habe da so diverse Sachen gemacht, habe in meiner Schülerband gespielt. Das war alles schon klasse, aber es war immer gut als Hobby. Ich bin aber auch immer davon ausgegangen, dass das Ganze eine brotlose Kunst ist. Und wenn ich mir so die ersten Jahre meiner Karriere ansehe, lässt sich das auch durchaus belegen, dass es so ist. Aber ich hatte nie die Ambition, also ich habe eine Zeit lang Gesangsunterricht genommen, also ich habe eigentlich 10 Jahre am Stück Gesangsunterricht genommen und dann kam ich immer mehr auf den Trichter, man kann es auch beruflich machen, es gibt wirklich eine Perspektive und das habe ich dann einfach probiert und bin ich dann vom Gesang immer mehr Richtung Schauspiel gegangen und habe dann praktisch meine Schwerpunkte verlagert, aber ich singe immer noch. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Junge, lern doch erstmal was Vernünftiges. Genau das haben sie am Anfang gesagt. Aber ich habe denen relativ schnell den Zahn ziehen können. Ich habe mich dann aber trotzdem entschieden, nachdem ich 1,5 Jahre nach dem Abitur im Theater gearbeitet habe, erstmal eine Banklehre zu machen, die ich dann auch durchgezogen habe. Und habe sogar nach der 2-jährigen Banklehre noch ein Dreivierteljahr in der Bank weitergearbeitet. Aber schon während der Ausbildung zum Bankkaufmann mein erstes Engagement in Hamburg bekommen. Du sagtest, du hast 10 Jahre Gesangsunterricht genommen. Heißt das klassischen Gesangsunterricht oder einfach so nur so ein bisschen deine Stimme zu trällern, weil du sagtest, du hast auch in den Schülerbands gespielt und deine Band hieß doch mal In Vain auch und so. Wie war das denn? Wow, ihr habt ja gut recherchiert. Ja, ich habe in der Schülerband In Vain gespielt. Also wir waren 10 Jahre zusammen, aber da habe ich Bass gespielt. Da habe ich nicht gesungen, nur ab und zu mal ein paar Background-Sachen. Ich habe aber klassischen Gesangsunterricht genommen, also wirklich opernmäßig und es war eine Zeit lang auch wirklich mal im Gespräch, dass ich Opernsänger werde. Ich galt damals als Talent und so weiter. Aber dann bin ich ganz froh, dass ich mich gegen die Opernkarriere entschieden habe. Ich habe im letzten Jahr als Henker in Salome gespielt, hier an der Staatsoper in Hamburg. Und das waren nur 4 Vorstellungen. Und ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil einfach dieser ganze Opernbetrieb für mich sehr... Naja, ich habe da festgestellt, dass viele Leute, die da arbeiten, nicht die Liebe zum Beruf haben. Ich frage mich da oft, warum macht ihr das? Ich vermisse da das Feuer. Das ist doch alles sehr, sehr beamtenmäßig aufgezogen, hat für mich nichts mit Theater und Kunst. Dann bist du also auch, sag ich mal, nachdem du Schluss gemacht hast mit klassischem Gesang, bist du irgendwie zum Musical gekommen. Was war denn überhaupt dein erstes Musical? Mein erstes Musical war Grease. In Hamburg und da habe ich angefangen mit der Rolle des Eugene. Das war so der Klassentrottel und der von der Clique immer aufs Dach bekommen hat. Wurde damals schon gecastet oder bist du da ganz einfach hingegangen und gesagt, hier, ich habe Interesse oder wie ist das abgelaufen? Ich habe damals ja meine Banklehre gerade gemacht und nebenbei im Phantom der Oper als Dresser, also als Ankleider gearbeitet und da hatte mir ein Kollege erzählt, dass er zu einem Casting geht für Grease und dann habe ich das mitbekommen und habe gedacht, ach Mensch, ich habe jetzt so lange Gesangsunterricht schon genommen, jetzt möchte ich mal wissen, wo ich stehe. Dann bin ich dann hingegangen zu diesem Casting. Kam durch die erste Runde, durch die zweite Runde, durch die dritte Runde, sogar durch Tanzen, wo ich gedacht habe, Leute, ich habe noch nie getanzt. Also. Und plötzlich wollten die mich haben. Da habe ich gesagt, Moment Leute, ich bin mitten in der Banklehre, das geht gar nicht, ihr könnt mich nicht engagieren. Dann haben die gesagt, ja, sprich doch mal mit der Bank, vielleicht klappt das ja. Und die Bank hat es mir dann erlaubt. Und so habe ich dann mein erstes Engagement gemacht, habe dann tagsüber meine Banklehre gemacht und abends eben Theater gespielt. Ja, was mich jetzt natürlich interessiert, sagst du, du bist mitgegangen, du hast Gesang studiert. Sagst du dann, gehst du dahin und sagst, hallo, ich bin der DJ, ich habe jetzt 10 Jahre klassischen Gesang studiert, oder muss man da irgendwie so einen Zettel aus der Tasche ziehen und sagen, hier, das ist der Beleg dafür, dass ich das wirklich gemacht habe? Also 10 Jahre waren es ja noch nicht zu dem Zeitpunkt. Es waren ja insgesamt 10 Jahre und zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, 3 Jahre oder so gesungen. Oder 4, weiß ich nicht mehr. Und es ist ja so, letztlich nützt einem Sänger ein Diplom überhaupt nichts. Er muss auf der Bühne zeigen, was er kann. Und das ist das Einzige, was in einer Casting-Situation eben wichtig ist. Diploma interessieren keinen Menschen. Man muss letztendlich zeigen, was man drauf hat und auch in der Lage sein, im Notfall 8 Shows oder, wie es ja in den großen Musicals die Regel ist, 8 Shows die Woche auch wirklich körperlich durchzuhalten und stimmlich. Das war jetzt, wenn ich richtig recherchiert habe, 1997. Nee, das war 1995, mein erstes Engagement. Ja. Machen wir einen Sprung nach 1997, denn da bist du ja nach Tecklenburg gekommen und hast dort in Rocky mitgespielt. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich sag mal, Hamburg-Tecklenburg, da liegen 250 Kilometer zwischen. Das wird sich ja auch wohl nicht hier rund sprechen und sagen, hör mal, in Tecklenburg werden Leute gesucht für Rocky. Doch, genau, so ist es. Ja. Die Branche ist ja relativ klein und viele Kollegen erzählen ja immer rum. Das Problem ist ja als Neueinsteiger, dass man von diesen ganzen Castings kaum was mitbekommt. Und die Produktionsfirmen, die ein neues Musical auf die Beine stellen, die schreiben dann immer Faxe an die ganzen Theater und in den Faxen steht dann, ja, wir suchen eben Darsteller so und so. Und so hat sich das dann auch mit Tecklenburg damals rumgesprochen und dann kamen dann die Verantwortlichen aus Tecklenburg nach Hamburg und haben Castings gemacht. Da bin ich dann hingegangen, habe vorgesungen und habe den Job bekommen. Und du hast gespielt? Den Eddie und den Dr. Scott. Dr. Scott, ja. Genau. Du bist ja zusammen mit Willi Welp hast du da gespielt und er ist jetzt ja auch in Hamburg. Kanntest du ihn schon vorher? Hat er eventuell sogar den Tipp gegeben? Willi Welp kannte ich vorher schon, ja, vom Sehen. Wir haben uns gegrüßt, aber wir hatten damals noch nicht furchtbar viel zu tun. Aber von ihm kam der Tipp gar nicht. Der kam vom damaligen musikalischen Leiter John Lehman und das war auch ziemlich verrückt. Also ich habe den Job nicht durch Beziehung bekommen, ich musste mir das auch schon erarbeiten, aber der hat mir den Tipp gegeben, dass ich doch mal hingehen soll zu diesem Vorsingen und plötzlich sah ich ihn dann bei dieser Audition, bei diesem Casting und er gab sich als musikalischer Leiter aus, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wusste. Das habe ich dann erfahren, nachdem ich gesungen habe. Da habe ich gesagt, John, warum hast du mir nichts gesagt, dass du musikalischer Leiter bist? Nein, vielleicht hättest du dann anders gesungen, wer weiß. Und nach dem Engagement in Tecklenburg mit Rocky ging es in Hamburg mit Rocky und Willi ja weiter, ne? Ja, wir haben dann, ich glaube 1999 war das nochmal, Rocky Horror gespielt im Imperialtheater in Hamburg, in der gleichen Rollenkonstellation, ich wieder als Eddie und Dr. Scott und Willi Welp dann auch wieder als Frankenfurter. Und du bist bei Buddy gewesen, das hat mich jetzt also eigentlich so ein bisschen doch erstaunt, aber gut, als ich die Rolle gelesen habe, Big Bopper, war mir das ja eigentlich schon klar und ich habe mir überlegt, ob ich dich da gesehen habe, denn zu dem Zeitpunkt war ich mal in Hamburg, aber bist du auf die gleiche Art und Weise da hingekommen, also auch über Casting oder bist du einfach hingegangen und hast gesagt, oder hast gehört, die Big Bopper-Rolle war frei, hier, ich bin da. Ich habe auch wieder über Connections natürlich den Job bekommen. Nein, es war so, dass Kollegen in einem anderen Theater mir erzählt haben, dass die händeringend einen Big Bopper bei Buddy suchen. Und die haben gesagt, Mensch, Tietje, das wäre genau deine Rolle. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Interesse daran. Ich habe gesagt, ach nee, Rock'n'Roll interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Und dann Peggy Sue und Buddy, nö, sag mir eigentlich alles nichts. Und dann haben die gesagt, Mensch, komm doch mal rüber, guck dir die Show mal an und dann kannst du mal sehen, ob das was für dich ist. Und dann habe ich mir die Show angesehen und dachte, geil, das will ich. Den Job will ich haben. Und dann bin ich dann zum Vorsingen gegangen. Die haben dann so ein außerplanmäßiges Vorsingen gemacht für mich. Und dann haben sie mich 8, 9, 10 Mal die Nummer durchsingen lassen und haben einfach ausgetestet, wie strapazierfähig meine Stimmbänder sind. Und dann habe ich den Job bekommen und habe dann als alternierende Erstbesetzung 4 Jahre lang bei Buddy gespielt. Warst Chantilly Lace auch? Ja, Chantilly Lace. Das war ja so der größte Hit von Big Bopper. Und das war aber auch der einzige Song, den der Big Bopper allein gesungen hat. Und dann kam ein bisschen später auch das Fernsehen dazu. War Großstadtrevier. Da habe ich dich also wirklich auch 2 Mal gesehen. Wirklich, das Sprungbrett auch. Ein bisschen war es das Sprungbrett insofern, als dass es so ein bisschen, also man lernt sehr, sehr viel über Kameraarbeit. Also die Arbeit vor der Kamera hat herzlich wenig mit der Arbeit auf der Bühne zu tun. Arbeit vor der Kamera bedeutet Reduktion, Reduktion, Reduktion. Mach 5% von dem, was du sonst auf der Bühne machst, an Bewegungen und Stimme, und dann ist es richtig. Und das war eine sehr gute Erfahrung. Insofern wusste ich, was auf mich zukommt, und ein Sprungbrett insofern, als dass ich wusste, das ist das, was ich will. Also ich muss zu meiner Schande mal gestehen, jeder Schauspieler wird mich dafür töten, aber ich stehe lieber vor der Kamera als auf der Bühne. Das ist natürlich echt. Also heißt das nicht für dich Bretter, die die Welt bedeuten? Das ist für dich also nicht so der Fall. Naja, es waren schon Sprungbretter in gewissem Sinne. Ich möchte nicht auf die Bühne verzichten, auf gar keinen Fall. Ich möchte es immer weitermachen. Aber wenn ich mich mal entscheiden müsste zwischen Fernsehen, Bühne und Synchron, dann würde ich mich ganz klar fürs Fernsehen entscheiden. Dann warst du auch schon Lockvogel in Verstehen Sie Spaß. Wie häufig kann man das eigentlich machen, sage ich mal, bis das ausgelutscht ist, bis man erkannt wird? Das habe ich auch gefragt. Ich habe mit dem einen Lockvogel zusammengearbeitet. Wolfgang hieß der, der nur noch hinter der Kamera arbeitet. Und der war 25 Jahre lang Lockvogel. Und wir alle kennen diesen Mann. Er ist klein, sieht aus wie ein Gartenzwerg, der ein bisschen in die Breite gegangen ist mit seinem weißen Vollbart. Und jeder Mensch in Deutschland kennt diesen Menschen. Ja, klar, das ist der Lockvogel. Und er sagt, Tetsche, mach dir keine Gedanken. Ich sage, ich habe einen auffälligen Körper, ich bin groß und dick, das erkennt man wieder. Ich sage, mach dir keine Gedanken, ich mache das seit über 25 Jahren und die Leute erkennen mich nicht. Die sind in diesen Situationen immer so verblüfft. Und verstehen Sie, Spaß hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich hätte es auch gerne länger gemacht, aber das ging natürlich dann, als ich bekannter wurde, nicht mehr. Und das, darum kann ich es halt nicht mehr machen. Wie sagtest du so schön, groß und dick, Stichwort, dann kam ja Sat.1, unvermeidlich, muss ich ja nötig auffragen, mein großer, dicker, peinlicher Verlobter. Kannst du mal so erzählen, wie überhaupt das Ganze entstanden ist und was man da so alles machen musste? Also die Produktionsfirma kam auf mich zu, die hat einen Fax an meine damalige Agentur, die ZPF, geschrieben, dass sie mir gleich weitergeleitet haben, was eigentlich gar nicht in meine Augen gedacht war. Auf dem Fax stand nämlich drauf, wir suchen einen großen, dicken, objektiv nicht gut aussehenden Schauspieler. Wir dachten da an Tetsche Mierendorf. Naja, das war natürlich die erste Schmeichelei. Und dann ist unter ganz strenger Geheimhaltung das Projekt an mich herangetragen worden. Das war ein Import aus den USA, da lief das ja auch sehr erfolgreich auf Fox. Und dann haben wir eben eine deutsche Adaption gemacht und ich musste mich da wirklich in dem Format mit allen Peinlichkeiten schmücken, die, sagen wir mal, das körperliche Geräuschrepertoire so hergeben. Wurdet ihr da also speziell irgendwie drauf trainiert, sage ich mal, dass man vergisst ja mal seine Kinderstube, sage ich ja mal, das passiert ja wohl schon, aber so permanent, sag ich mal, da muss doch irgendwie ein Training mit gewesen sein, oder? Ja, es gab ein Training. Also wir haben natürlich ein sehr ausführliches Casting gemacht. Die Familie um mich rum wurde ja auch gecastet, da wurde auf Ähnlichkeiten geachtet, kauft man mir ab, dass das meine Schwester ist, dass das meine Eltern sind. Da mussten wir natürlich eine gemeinsame Historie erarbeiten. Es kann ja in Gesprächen immer wieder dazu kommen, dass wir plötzlich sagen, ach Mensch, weißt du noch, damals haben wir das und das. Oder Mareike hätte ja auch, also Mareike war ja meine damalige Braut, die hätte ja auch Testfragen stellen können, sag mal, woher hast du denn die Narbe? Und da muss natürlich die ganze Familie Bescheid wissen, woher diese Narbe kommt. Und also, was mussten wir vorbereiten? Wir haben uns ein Haus ausgemalt, welche Farbe der Klodeckel hat, welches Bild wo an der Wand hängt, welche Haustiere wann gestorben sind. Das haben wir alles wirklich eine Woche lang im Hotel trainiert und auch in der Zeit habe ich meine Eltern nicht angerufen, meine eigentlichen Eltern, weil ich nicht in der Lage war, Mama und Papa zu sagen. Es ging einfach nicht. Weil ich so darauf trainiert war, Erna und Rolf jetzt eben als Mutter und Vater anzunehmen. Und das hat auch gut geklappt. Aber es ist psychologisch, muss ich sagen, sehr, sehr anstrengend. Das ist eine große, große Hürde. Ich habe das am Anfang ein bisschen unterschätzt. Man hätte dich also um 4 Uhr morgens wecken können und dann wärst du voll in deiner Rolle drin gewesen? Absolut. Ich habe ja mit Mareike in einem Haus gewohnt über, ich glaube, 11 Tage waren das und musste 24 Stunden Gunnar sein. Und sie ist dann ab und zu mal in mein Schlafzimmer gekommen, hat dann an die Tür geklopft. Ja, Gunnar, ich muss mit dir reden. Und da, wenn ich dann aufwache, muss ich sofort Gunnar sein. Da kann ich mich nicht erst warm laufen lassen. Und das war schon ziemlich heftig, ja. Und ihr habt in Schleswig-Holstein, glaube ich, in so einem Gutsherrenhaus gedreht. Da waren 47 Kameras. Du sagtest also, gut, vor der Kamera bewegen, da muss man sich reduzieren. Aber wenn da 47 Kameras sind, von vorne, links, hinten, oben, unten, was weiß ich, ist das nicht fürchterlich nervig auch? Ja. Nein, also je nachdem. Es waren 47 fest installierte Kameras im Haus und darüber hinaus dann noch 6 Kamerateams, die uns auf Schritt und Tritt verfolgt haben. Es lief dann so, dass wir praktisch permanent überwacht wurden. Und die Kameras hat man am ersten Tag noch gemerkt, hat man am zweiten Tag noch ein bisschen gemerkt, aber so im Laufe der Zeit hat man es dann gar nicht mehr mitbekommen, dass man ständig mit der Kamera verfolgt wird. Es ist jetzt nicht so, dass man alles vergisst und Dinge tut, die man vielleicht nicht von der Kamera tun sollte, das nur nicht gerade, aber es gibt dann auch Momente, in denen einem es dann wirklich reicht. Also dann denkt man so, ja mein Gott, wie interessant, jetzt verfolgt mich die Kamera, wie ich mir die Schnürsenkel zubinde oder auf Toilette gehe. Das nervt dann irgendwann, das ist ganz klar, aber da muss man durch, man weiß, das Ganze ist ja endlich, insofern geht es. Und wenn dann mal so eine richtig schöne, peinliche Situation war, hattest du dann stellenweise Mitleid mit deiner Partnerin? Mitleid, eigentlich nicht. Weil sie wusste, worauf sie sich da mehr oder weniger einlässt. Sie wusste, Gunnar ist ein peinlicher Typ. Gut, sie wusste nicht, dass ich Schauspieler bin und dass es mein Job ist, mich peinlich zu benehmen. Aber ich glaube, sie hatte schon ganz gut das Geld in den Augen und wollte nur irgendwie durch das Projekt kommen. Aber ich muss auch noch dazu sagen, dass sich schlecht benehmen am Tisch und wirklich schlechte Manieren zu haben, das ist gar nicht so einfach. Und wenn Leute mich ansprechen und sagen, Mensch, das muss doch toll sein, sich mal schlecht benehmen zu können, kann ich nur sagen, geht mal ins nächste Restaurant oder meinetwegen auch in ein Restaurant der anderen Stadt, probiert es aus. Und so toll ist es gar nicht. Also man hat so Automatismen, sich mal eine Serviette zu nehmen und das muss man alles weglassen. Und das ist gar nicht so einfach. Das muss man trainieren. Wie hat denn deine Partner das aufgenommen, als es herauskam, das Ganze? Du bist nur Schauspieler. Ja, da hat sie, was hat sie noch wörtlich gesagt? Ich glaube, du Arsch, und sowas in der Richtung. Also ich glaube, sie war schon sehr erleichtert, dass erstens die ganze Angelegenheit vorbei war. Und ich habe ja damals aufgelöst, die Aufgabe war ja, dass wir beide Ja sagen vorm Altar. Ich habe ja Nein gesagt. Und somit war dann das Geld für sie futsch laut Spielregeln und für mich natürlich genauso. Und dann haben wir das Ganze aufgelöst und ich glaube, es war einfach nur eine Riesenerleichterung und sie hat ja das Geld dann trotzdem bekommen. Hast du noch Verbindung zu ihr? Wir haben noch sporadischen Kontakt. Ich muss auch zugeben, es wird, da ich sehr, sehr viel unterwegs bin und Mareike auch mit dem Studium steckt, immer weniger, aber wir versuchen das noch einigermaßen aufrechtzuerhalten. Ja, und dann begann der Einzug in die Schillerstraße. Wie ist das denn passiert? Da war ich, glaube ich, ziemlich kackendreist. Ich habe gehört von dem Projekt, dass es neu kommen soll, Schillerstraße. Und dann habe ich dann beim zuständigen Redakteur von Sat.1 angerufen und gesagt, Moin, Herr Ballersteller, ich bin Tetsche, der große, dicke, peinliche Verlobte. Ich will in die Schillerstraße. Und dann haben wir drüber gesprochen. Dann war ich bei der Produktionsfirma in Köln bei Hurricane. Und ja, dann kam es dann zu meinem ersten Einsatz. Und seitdem habe ich eine feste Rolle in der Schillerstraße und tauche immer wieder auf. Wie häufig bist du da? Also ist das festgelegt, sage ich mal, dass du im Jahr meinetwegen 12-mal dabei bist? Oder ist das ganz spontan, je nachdem, was für eine Sendung da gemacht werden soll? Ja, also es ist so, dass es keine festen Termine gibt. Wenn es thematisch irgendwie passt, dass der Nachbar auftaucht, werde ich eingesetzt. Ist es nicht dann, sag ich mal, auch ein Unterschied? Bisher hast du Rollen einstudiert, gelernt. Jetzt ist es mit einmal ganz spontan. Da kriegst du über Kopfhörer einen Befehl und du sollst dann sofort darauf reagieren. Ist das nicht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was du vorher gemacht hast und was du jetzt machst? Ja, eigentlich schon. Das Schöne ist natürlich bei der Impro, man kann nichts vorbereiten und hat insofern also keine riesigen Drehbücher zu wälzen und man weiß nur ungefähr, was thematisch auf einen zukommt. Das ist das Schöne, man muss keinen Text lernen. Auf der anderen Seite ist natürlich bei der Improvisation, dass man auf Anhieb nicht die Tiefe einer Rolle kriegt, die man vielleicht, wenn man ein vorbereitetes Drehbuch hat, bekommen könnte. Allerdings arbeiten wir an unseren Figuren. Die Figuren in der Schillerstraße entwickeln sich ja auch weiter. Und ich bin da ja Tetsche Mierendorf, nur mit einer etwas anderen Vita. Aber im Grunde kann ich selbst entscheiden, welchen Weg meine Figur geht. Und ich habe da keine Vorgaben. Wir sind da alle völlig frei. Und es ist spannend zu sehen, wie wir uns einzeln entwickeln und wie wir auch in den Konstellationen zusammenfinden. Jetzt muss ich noch einen Schlenker machen, denn die Zeit drückt ja auch so ein bisschen, sag ich mal. Du hast es eben ganz kurz schon mal angesprochen, du synchronisierst auch. Was hast du zum Beispiel schon synchronisiert? Also das bekannteste dürfte sein Sesamstraße, wo ich das Telly-Monster gesprochen habe. Das Telly-Monster ist also so lila mit einer rosa Nase, sieht aus wie Elmo, ist der beste Freund von Elmo. Dann habe ich in King of Queens ein paar kleinere Rollen, dann hat Kevin Spacey einen Film gemacht, Beyond the Sea, da habe ich irgendwie ein paar kleinere Rollen gesprochen. dann im kleinen Eisbär Teil 2 habe ich den Kapitän gesprochen und so gibt es diverse Projekte, für die ich immer mal wieder eingesetzt werde. Ist das eine Art Ausgleich für dich von der Bühne oder ist das ein stressiger Job auch? Also ich komme immer schweißgebadet aus dem Atelier wieder raus. Synchronisieren ist nicht so einfach dastehen und mal reden, sondern also man muss ja auch wirklich den Schauspieler komplett in sich aufnehmen und seine ganzen Gesten mitspielen. Also es gibt selten Momente, in denen man wirklich ganz still dasteht, sondern man spielt wirklich das mit, was der Schauspieler im Film auch getan hat. Das heißt also, du musst den Film mindestens vorher ein- oder zweimal oder deine Rolle da gesehen haben oder macht man das dann ganz spontan? Das macht man ganz spontan. Es ist auch wichtig, man darf sich da nicht zu sehr vorbereiten, damit man auch aus der Situation heraus agiert und sieht, okay, was ist da gerade passiert? Es ist so, dass die Szenen, die uns betreffen, uns einmal vorgespielt werden im Ganzen und wir dann synchronisieren. Aber es ist nicht nötig, dass wir den ganzen Film sehen. 2001 warst du ja nochmal in Tecklenburg. Da warst du mit Willi Welp da in der in einem Soundtrack. Gibt es noch also diese Company noch in dieser Beziehung? Machst du da noch mit? Oder auch wenn ihr hier zusammen in Hamburg wohnt, man macht andere Jobs, man entfernt sich doch ein bisschen voneinander? Ja, es war so, dass wir wirklich nur für dieses Projekt zusammengefunden haben. Es war eine tolle Truppe, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber die Lebensläufe der einzelnen Personen sind dann natürlich auch in verschiedene Richtungen gegangen. Und es ist ja nicht unüblich, dass man sich für ein Projekt zusammentrifft in der Branche, dann eine Sache zusammen macht. Und man freut sich, die Kollegen dann in anderen Projekten wiederzusehen. Aber wie gesagt, wir wurden da ja für dieses eine Projekt noch zusammengewürfelt. Wenn ich mich richtig entsinne, warst du auch Elvis oder hast mal Elvis gemacht. So, das ist jetzt der Bogen wieder hier zu Hamburg. Hier hast du, ich glaube im letzten Jahr, wie war das jetzt, XX Elvis, im Schmitz Theater war das, glaube ich, gespielt. Ist das jetzt ein Stück, das auch hier geschrieben wurde oder rübergekommen ist, je nachdem, oder ist das ein Stück, das extra für dich geschrieben worden ist oder wo du selber sogar deine Finger mit im Spiel hattest, sag ich mal. Ich hatte alle meine Finger drin und zwar nur ich. Nee, das ist XX Elvis, so eigentlich meine eigene Show. Ich habe da einfach 20 Songs von Elvis, die ich in der Show singe und habe zwischendurch ein paar Moderationen, in denen ich so erzähle, was ich so die letzten Jahre seit meinem Tod gemacht habe. Wie lange ist jetzt nur 27 Jahre? 28 Jahre? was ich so in den letzten Jahren seit meinem angeblichen Tod gemacht habe. Ich war nämlich eigentlich in Deutschland und habe in Heidelberg eine Pommesbude betrieben. Und ich war nie tot, ich hatte nur genug von dieser Karriere. Ich wollte keine Marionette der Plattenindustrie mehr sein. Und das lief im Schmitz-Tivoli, vorher im Royaltheater, vorher im Imperialtheater. Ich habe so einen kleinen Rundgang über den Hamburger Kiez gemacht. Läuft das noch oder wenn nicht mehr, ist eine Neuaufnahme geplant? Es läuft nicht mehr. Ich habe mit einem Freund die Planung, dass wir eine weitere musikalische Show machen, in der sicherlich auch Elvis zu hören sein wird. Aber wir konzentrieren uns nicht mehr ganz auf Elvis, sondern wollen so einen kleinen musikalischen Rundumschlag machen. Was für Zukunftspläne hast du denn jetzt noch? Ich habe immer gesagt, wenn ich als Schauspieler von meinem Beruf leben kann, habe ich mein Ziel schon erreicht. Und das sage ich eigentlich auch heute noch. Es ist ein toller Beruf, ich möchte nichts anderes mehr machen und wenn ich davon leben kann, gehöre ich schon absolut zu den Privilegierten. Es gibt so viele arbeitslose Schauspieler in Deutschland, dass ich wirklich zu den Privilegierten gehöre. Und dass ich jetzt im Fernsehen halt noch das machen kann, worauf ich Lust habe, ist natürlich absoluter Luxus. Was ich mir natürlich wünschen würde, wäre mehr Filme zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel für ProSieben was gedreht, was am 10.04. zur Ausstrahlung kommen wird. Das ist Rumpelstilzchen an der Seite von Bürger Lars Dietrich, Oliver Kalkofe und Herrn Herbert Feuerstein. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Also von dem würde ich gerne noch mehr machen. Das wäre so mein Ziel. Ja. Und gibt es beruflich Zukunftspläne? Also steht irgendwie neues Theaterstück oder sowas ähnliches an? Ich spiele im Frühsommer, im Frühjahr, also Ende Mai. Was ist denn dann? Eigentlich noch Frühjahr. Schon bald wieder Herbst. Schon bald wieder Herbst, genau. Ich spiele ab Ende Mai wieder im Schmidt-Theater Sing, wenn du kannst, mit Emmy und Herrn Milnowski, mit Kim Fischer zusammen und Jörg Hilger. Und da geht es darum, also eine ziemliche Trash-Show, muss man sagen. Da geht es darum, dass wir Salome aufführen wollen und wir sind doch ein ziemlich hilfloser, untalentierter Haufen, der da vorsingen und vorspielen kommt für Salome und wir versuchen dann in den Räumen der Volkshochschule Farmsen uns vorzubereiten und da was Intellektuelles auf die Bühne zu stellen. So, jetzt kommen wir zum Abschluss. Also wenn man das so hört, dann hast du ja unheimlich viel zu tun. Hast du überhaupt noch Zeit für Hobbys? Wenn ja, welche hast du? Oh, jetzt kommt wieder so eine stinklangweilige Antwort. Ich habe keine Hobbys, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das klingt wahnsinnig schleimig und abgedroschen, aber es ist so. Also ich habe wahnsinnig viel Spaß an der Arbeit. Ich empfinde es nicht mal als Arbeit. Natürlich gibt es auch wieder mal ein paar Sachen, für die man sich auf den Hosenboden setzen muss, ganz klar. Aber für mich ist es das absolute Privileg und ich könnte mir eigentlich kein schöneres Berufs- und Privatleben vorstellen. Es ist total toll. Super, DJ, recht herzlichen Dank und dann würde ich sagen, alles Gute. Vielen Dank, alles Liebe, alles Gute und immer schön die richtigen Sendungen schauen.